Erstmal ganz klassisch zu euch. Wer steckt erstmal hinter diesen Sounds von Fliegende Haie? Erzählt erstmal ganz kurz und knapp, wer seid ihr? Was macht Die diese Fliegenden Band? Haie, wir sind ein Elektropop-Duo aus München und Augsburg. Ich bin die Chrissy. Ich bin Jan. Okay, und Fliegende Haie. Ihr sagt ja selber, dass die Welt ein Haifischbecken ist. Wie kommt ihr zu dieser Weltansicht? Also, wie seid ihr da drauf gekommen? Sind Haie eure Lieblingsfische oder Tiere? Ja, wie seid ihr da drauf gekommen? Ist ja schon erstmal was Kurioses. Also der Bandname und die Weltansicht existieren eigentlich unabhängig voneinander. Auf den Bandnamen sind wir gekommen über einen YouTube-Channel, Gewitter im Kopf, den wir in der Zeit, wo wir das Projekt gestartet haben, öfter angeschaut haben. Und der Jan dort, der hat Tourette. Und irgendwann in der Folge sagt sein Tourette einfach: Fliegende Haie! Und das war gerade in der Phase eben, wo wir das Projekt ins Laufen gebracht haben und auf der Suche nach einem Namen waren. Und wir haben uns angeguckt und so beide so, okay, das ist geil, das nehmen wir. Und das ist auch seither haben wir es nicht bereut. Und die Weltanschauung passt halt dazu. Also wir finden, dass Fliegende Haie so ein bisschen poetisch ist und ein bisschen trashig auch, weil es so an die Sharknado-Filmreihe auch erinnert. Und dass die Welt ein Haifischbecken ist, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Lebenserfahrung, einfach wo wir beide an Punkte gekommen sind, wo wir nicht weiter wussten, auch teilweise von den Mechanismen, die Systeme, die um uns rum so in der Gesellschaft funktionieren, irgendwie enttäuscht waren oder uns in die Enge gedrängt gefühlt haben. Und daher kommt dieses Gefühl, dass manchmal eben die Welt ein Haifischbecken sein kann und die fliegenden Haie möchten da ein bisschen die Hoffnung geben, dass wenn man entdeckt, dass man die Flossen noch ein bisschen stärker schlagen muss, dass man dann vielleicht sogar fliegen und sich aus diesem Haifischbecken erheben kann. Sehr cool. Also so philosophisch ist schon mal sehr krass, dass ihr euch da so Gedanken zugemacht habt. Du hast es eben als Projekt bezeichnet. Wie waren denn so eure Anfänge in die Musik? Also ihr habt ja wahrscheinlich nicht von heute auf morgen entschieden, so wir sind jetzt ein Duo und wir machen jetzt zusammen Musik, sondern wie waren so eure Anfänge? Wie habt ihr euch eventuell kennengelernt oder wie ist das so alles entstanden? Ja, ich kann anfangen. Boah, bei mir, ich bin irgendwann mal per Zufall in meinem Leben in eine Band reingeschlittert, in eine andere Band. Und in wechselnder Konstellation mache ich auch mit Teilen von denen immer noch Musik und habe da gemerkt, dass meine Liebe vor allem auch zur Sprache und die Lust dran, Texte zu schreiben, irgendwie in einem Bandkontext fast besser aufgehoben ist, weil ich zum Beispiel für Romane viel zu faul wäre. Wenn man so viele Seiten hat. Ja, okay. Songtext einfach angenehmer. Ja, und so ist jetzt meine persönliche Reise. Willst du deine kurz sagen und dann sagen Ja, wir was ganz zu kurz. meinen? Ich habe Klavier studiert und habe auch schon immer Musik gemacht und bin eigentlich eben von der Klassik, eigentlich ein bisschen von der Jazzy-Klassik-Seite hergekommen, hatte aber schon immer Bock auf Techno und Raves und hatte da auf jeden Fall schon auch mein Interesse, ein großes. Getroffen haben wir uns, weil wir eigentlich miteinander schlafen wollten. Und dann haben wir aber gemerkt, dass es musikalisch auch ganz gut funktioniert. Ich habe ihn dann mal begleitet bei einem Konzert und das hat super gut funktioniert. So, jetzt Ja. sitzen wir hier. Jetzt sitzt ihr und führt eure Reise gemeinsam fort. Ja, sehr, sehr cool. Genau, dann, ihr sagt ja selber, dass ihr diesen Sharp Electropop etabliert. Vielleicht an die Hörer, die das noch nicht kennen, was versteht ihr darunter, unter diesem Begriff? Elektropop wird wahrscheinlich den meisten was sagen und kennt man halt auch so als eine Musikrichtung, die schon Laune macht, aber meistens jetzt, also oft in den Texten halt, gerade wenn es dann Richtung Club oder so geht, eher mal die Tendenz hat, ein bisschen weichgespült zu sein, ein bisschen angenehmer zu sein. Und deswegen ist unser Sharp Elektropop ist halt ein bisschen scharfkantiger und natürlich auch das Wortspiel mit dem Shark auf Englisch mit drin. Weil wir gerade in den Texten eben versuchen, so ein bisschen edgy zu sein und Dinge anzusprechen, die man sonst jetzt so in der Popmusik nicht so oft findet. Ja, das leitet perfekt auf meinen nächsten Punkt über, weil Mental Health und Geschlechterrollen, das sind ja Themen, die in der heutigen Zeit jetzt nicht unbedingt an Relevanz gewinnen, weil sie immer schon extrem wichtig waren und relevant, aber die immer mehr und mehr Aufmerksamkeit gewinnen und auch verdienen. Ja, ihr habt euch dazu dann halt entschieden, diese doch eher schwierigeren Texte oder Themen in eure Texte einzuarbeiten. Wieso? Wie kommt ihr auf die Ideen? Also habt ihr euch gesagt, wir wollen jetzt die gesellschaftlichen Missstände in unseren Texten behandeln? Oder sind das einfach, gab es Schlüsselerlebnisse, die euch dazu, dass ihr euch entschieden habt? Mir ist da jetzt irgendwas doof aufgestoßen oder so, ich muss da jetzt erstmal ein Lied drüber schreiben. Also generell die Themen finden wir eigentlich dadurch, dass wir permanent über Sachen im Alltag quatschen. Und da kommt natürlich auf die Punkte, wo wir merken, was uns irgendwie aufregt, was uns eben sauer aufstößt, was einen von uns beiden wütend macht. Und da wir halt einfach auch ein Duo sind, was Mann aus Mann und Frau besteht, ist es natürlich, sieht man da ganz andere, hat man da ganz andere Blickwinkel, die man dadurch dann sieht. Und ich glaube, unser Anspruch war auch schon immer, nicht nur Musik zu machen, der Musik willen, sondern einfach auch diese Texte da reinzupacken, um den Leuten halt das auch aufzuzeigen. So ein kleiner, angenehmer Push in diese Richtung, dass so, hey, guck dir das doch mal an, das ist doch scheiße, wie es da gerade läuft. Und ja, das ist schon immer uns sehr wichtig Ja, gewesen. das ist auch was, was mich immer so am Hip-Hop fasziniert hat. Dass es da Möglichkeiten gibt, solche Dinge reinzunehmen und was mich dann teilweise an aktuell, vor allem auch an aktuell erfolgreichem Hip-Hop wieder langweilt. Und es gibt natürlich auch andere Künstler, die uns dann so, wo man gemerkt hat, ah, zum Beispiel Stromae aus Belgien, der macht ja auch Elektropop und packt da Themen rein. Es funktioniert, es geht. Und auf Deutsch ist es manchmal super schwierig, weil Deutsch halt für jemand, der deutsche Muttersprachlerin oder Muttersprachler ist, so direkt ist und manchmal hart sein kann und das ist dann irgendwie gerade die Challenge, aber. Ist halt dann nicht so ein chilliger Sound, den man dann beim Buchlesen mal hören kann. Aber das ist uns auch nicht unser Anspruch. Also. Nicht nur nebenbei Musik, sondern auf die man sich echt einlassen muss. Und nee, das kommt auch sehr gut rüber in euren Texten, wie ich finde. Genau, wir sind ja jetzt aus dem Anlass hier, dass wir über Partymaus sprechen wollen. Und ja, ihr sagt ja selber von der Angst, nachts allein nach Hause zu gehen. Jetzt bin ich natürlich ein Mann, ich bin ziemlich groß und ich musste mich zum Glück, sage ich mal, mit dieser Angst jetzt noch nicht rumtreiben. Aber natürlich ist es auch ein sehr wichtiges Thema und was auch, wie ich finde, sehr oft einfach so quasi ein Tabuthema ist oder worüber einfach nicht gesprochen wird. Genau, und deshalb erstmal war das jetzt aus einem Aufschrei von dir, Chrissy, oder war das einfach, habt ihr euch da länger drüber Gedanken gemacht? Ja, wie ist es erstmal zu der Thematik gekommen, dass ihr jetzt genau darüber ein Lied machen wollt? Mir ist vor 5 Jahren circa, hatte ich ein ziemlich beschissenes Erlebnis, als ich nachts nach Hause gegangen bin. Das trage ich aber auch schon sehr lang mit mir rum. Und ich habe das Jan dann erzählt, irgendwie vor 2 Jahren. Und wir haben da schon öfter drüber geredet. Und gerade wie du auch sagst, ist halt einfach für viele vielleicht, die das gar nicht so auf dem Schirm haben, ist es natürlich dann ein ganz, ganz interessanter Punkt. Weil eben Jan kannte das ja auch nicht so. Ja, und das hat mich auch echt geflasht, wie wenn man dann anfängt, mehr darüber zu sprechen und auch mit anderen Mädchen und Frauen darüber zu sprechen, dass die das selber manchmal auch nicht auf dem Schirm haben, wie sehr sie es dauernd auf dem Schirm haben. Also wie sehr sie jeden Abend, wo sie nachts nach Hause gehen, irgendwas tun, um gefährliche Situationen zu vermeiden oder im Zweifel irgendwie Schutz zu haben. Aber das ist schon so normal, dass man darüber auch gar nicht spricht. Und deswegen, glaube ich, haben es jetzt, also Leute wie du und ich, gar nicht so krass auf dem Schirm, weil es nicht so krass thematisiert wird, weil es einfach so zum Standard dazu gehört. Ja, dass da oft einfach schon dieses kommt, ja, bist ja selber schuld, wenn du so spät nach Hause kommst. Also das ist doch ganz klar. Und das finde ich so, dieses ist ja ganz klar. Ja, sollte nicht klar sein, ja, auf gar keinen Fall. Da sehe ich absolut genauso. Und ja, in dem Lied vergleicht eher Menschen oder Männer und Frauen mit Mäusen und Katern. Die ja zum Beispiel eine Stelle, in der das sehr explizit umdreht, in der die Frau dann das Messer hat und das sehr explizit darstellt. Wieso habt ihr das so gewählt? Ist Gewalt da in so einer Situation angebracht oder das letzte Mittel? Oder ja, wieso habt ihr das erstmal so gewählt als Kontext? Ich würde sagen, dass es so ein bisschen erstmal, natürlich ist es überzeichnet, so wie ein Splatter-Movie oder so auch überzeichnet ist. Und wir sind beide kein Freund und keine Freundin von Gewalt, von jeglicher Gewalt. Ich glaube, es ist einfach eher ein Bild dafür, dieser Hilflosigkeit, der sich da Frauen oft ausgesetzt fühlen und diese Wut gegenüber der Situation, in der man eigentlich überhaupt eben genau das nicht will, hilflos sein, einfach mal ein Ventil zu geben und das einfach drastisch zu zeichnen. Und vor allem ist es halt auch was, was einen Spiegel hinhält, weil wenn einer Frau sowas passiert, dann ist es halt nicht in einem Song und überzeichnet, sondern dann passiert diese Gewalt genau so. Ja, finde ich sehr gut durchdacht und auch mal sehr gut ans Licht gebracht. Sehr stark, wie ihr das so gebracht habt. Also auch, dass ihr das halt so explizit überzeichnet. Und dann ja, wie du schon sagst, wie so ein Splatter-Movie. Also ja, eigentlich reicht es ja quasi, wenn man sagt, ihr habt jetzt ein Messer und verteidigt sich oder so. Aber dann aktiv zu sagen, nein, wir wollen das überzeichnen, wir wollen. Also es hatte ja quasi schon Analogien zu einer Vergewaltigung jetzt mit dem Messer als Waffe. Also nee, ist schon sehr stark. Was würdet ihr sagen? Soll eure Musik zum Nachdenken anregen? Soll's, dass man eben genau diese Gespräche führt? Wie seht ihr euren Standpunkt da so? Ich will besonders auch mit Party Maus jetzt genau mit diesem Song weder Angst schüren, dass Mädchen Angst haben sollten, also selbst die letzte, die noch keine Angst hatte, jetzt Angst haben sollte, weder das noch kann ich ja irgendwie verhindern, dass das wieder passiert. Song. Wen wir eigentlich ansprechen wollen, sind genau die Menschen, die dadurch einfach ein bisschen eine Awareness bekommen und dadurch sich einfach unterhalten und dadurch reden, dass es einfach, dass es passiert, dass es das gibt. Dass es überhaupt nicht normal ist, dass Mädchen solche Vorkehrungen führen, jeden Abend, wenn sie alleine irgendwie feiern gehen oder vielleicht überhaupt gar nicht mehr alleine feiern gehen. Die Menschen wollen wir ansprechen, zum Nachdenken anregen. Ja, und wenn Leute so zuhören wie du und man eben dann wie jetzt wir in so ein Gespräch darüber kommen, dann glauben wir, dass das die Welt oder die Gesellschaft im Kleinen bei den paar Leuten, die wir erreichen kann, ein bisschen verändern kann zum Besseren. Und es gibt ja viele Dinge, die auch so man als Gesellschaft jetzt für den Punkt zum Beispiel besser machen kann. Es kann sensibilisieren, vielleicht, dass Männer sich einen Ticken aufmerksamer nachts verhalten im Sinne von im Zweifel nicht 2 Meter hinter einer Frau hinterhergehen, wenn man zufällig denselben Weg hat, einfach um da ein bisschen Druck aus der Situation zu nehmen, einfach, dass man das bisschen auf dem Schirm hat. Oder auch ganz anders, einfach grundsätzlich in Situationen, wo Leute nachts unterwegs sind, aufeinander aufzupassen, ein Ticken. Es passieren so viele Dinge, auch wenn Leute in der Nähe sind. Das muss nicht, man muss ja nicht unbedingt alleine sein. Das passiert oft genug, sogar in einer vollen U-Bahn, dass Leute irgendwie in die Ecke gedrängt werden, ob es jetzt Frauen oder Männer sind, egal. Und wenn sich dann niemand einmischt, das finde ich super beschämend. Da bin ich enttäuscht von diesem Haifischbecken, dass einfach alle einfach nur weiterschwimmen. Und es wäre oft ein leichtes, dass sich ein paar zusammentun und sich in die Situation einmischen, weil wenn es mehrere sind, dann ist es nicht so gefährlich für den einen, der sich einmischt. Und solche Dinge, dass man auf solche Gespräche kommt und dann wieder einfach ein bisschen Impulse gibt, das wäre unser Traum. Ja, mega cool. Ja, das wäre es auch schon im Großen und Ganzen. Also ich finde das cool, dass wir das jetzt mit so einer schönen Message dann auch abschließen können und auch wieder der Kreis sich mit dem Haifischbecken schließt.